Unser erstes Stück ist ein Stück für Klavier in 14 Sätzen. Es heißt Sprezzature und ist wahrscheinlich eine Anspielung auf Sprezzatura. Das bezeichnet die Kunst, etwas Schwieriges mühelos wirken zu lassen. Also nonchalante Eleganz oder gepflegte Lässigkeit. Hier ist der Komponist von Sprezzature, Klaus Treuheit, selbst am Klavier und spielt dieses Stück. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Sprezzature von Klaus Treuheit, selbst gespielt hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Und jetzt wieder eine größere Besetzung hier am Start für das Stück Dunkle Seiten von Jörg Wiedmann. Wir hören den Cellisten Jan Vogler, die beiden Sängerinnen Salome Kammer und Ursula Hesse sowie das Münchner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Poppen. Dunkle Seiten. Thank you. Eine Komposition von Jörg Wiedmann hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Dunkle Seiten. Mit Jan Vogler Violoncello, Salome Kammer und Ursula Hesse Sopran sowie dem Münchner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Poppen. Und jetzt noch ein Stück von Gerald Eckert mit dem Titel Außen von tief innen. Gespielt vom Ensemble Reflexion K. Thank you. Außen von tief innen. Ein Werk von Gerald Eckert. Das war das Ensemble Reflexion K. Beatrix Wagner, Bassflöte, Lenka Schubkova, Kontrabassklarinette und Gerald Eckert, Violoncello.